Bist du aufgeregt? Aber holla. Ja, hallo und herzlich willkommen zur 23. Folge vom Blogcast, vom blog.juba.de. Ich bin der Stefan und wie schon vor zwei Sendungen haben wir heute wieder eine Gastmoderation, weil René wieder mal viel zu tun hat. Und nach Pizzi habe ich mir wieder weibliche Verstärkung gesucht und ich habe mir einen kleinen Reim überlegt. An meiner Seite begrüße ich jetzt Maite. Ja, hallihallo. Hallo Maite. Hi. Wie geht's dir? Ja, gut. Bisschen aufgeregt, aber wird schon. Bisschen ist gut, ne? Also, was ja hier in den letzten Minuten los war. Ja, Notarzt ja. Brauchte man zwar nicht rufen, aber Schweißausbrüche und Lachanfälle ohne Ende. Richtig. Aber das ist schön so. Wie kommt's denn, dass du heute hier bist? Tja, ich glaube, du hast mich gefragt, ob ich nicht mal Lust habe, dich zu unterstützen und den Blog mit zu moderieren. Und da René, wie du schon sagtest, mal wieder keine Zeit hat, muss wohl unser Eins rennen. Das ist aber sehr lieb, dass du zugesagt hast, weil ich kenne ja deine, wie sagt man, du hattest ein paar Bedenken am Anfang geäußert. Ja, hatte ich, aber gegen Pizza und Cola habe ich mich habe ich mich bestechen lassen. Genau. Richtig. Dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Wir haben heute nicht so viele Themen, mehr so Freizeit, das Thema, würde ich sagen. Das ist genau mein Thema. Tiere ist immer gut, oder? Tiere sowieso. Na, willst du denn mal was erzählen zum ersten Beitrag? Zum ersten Beitrag? Tja, also nicht nur René hat sozusagen Nachwuchs, auch im Tierpark gibt es neue Elefanten. Oder einen, besser gesagt. Aber ich weiß noch nicht mal, wie der heißt. Ich glaube, der heißt nicht, oder? Der gibt's noch keinen Namen. Der hat noch keinen Namen. Nein. Elefant namenlos. Genau, das namenlose Elefantenbaby. Genau. Wovor sich jede Frau fürchtet, 117 Kilo schwer... 91 Zentimeter groß. Also so schwer waren wir nicht bei der Geburt. Ich hoffe nicht. So schwer bin ich zum Glück heute noch nicht. Ja, und unsere Mutter hat uns auch nicht gleich ins Wasser geschubst. Richtig. Also meine Mutter wollte mich haben, glaube ich. Ja, meine auch, denke ich. Ja. Ja, aber ein Besuch im Tierpark ist eigentlich immer lohnenswert. Ich gehe super gerne in den Tierpark. Ich nicht verlange nur, nicht mehr. Siehst du, sollten wir mal wieder hingehen. Ja, dann machen wir das nächste Blogger-Treffen. Ja, genau. Na, super Idee. So also, machen wir das. Genau. Aber im Tierpark gibt es gar keine Ratten. Gibt es da keine Ratten? Nee, ich könnte ja welche hinbringen. Ich habe zwei zu Hause. Ja, siehst du, da sind wir auch schon beim nächsten Thema. Du hast ja zwei Ratten, wie du erzählt hast. Zwei Ratten und 8 Mäuse. Und ein Freund. Und ein Freund und ein paar Läuse hier so. Wie heißen die? Blumenläuse. Wie heißen denn die? Blattläuse. Blattläuse. Blattläuse. Ich hätte die Cola doch nicht punchen sollen. Ja, wie heißen deine zwei Ratten? Bob und Joey. Bob und Joey. Ja. Du warst mal Kelly Family Fan. Nee, um Gottes Willen, nein, überhaupt nicht. Heißt da einer Bob? Nee, aber Joey heißt einer. Nee, Joey ist eigentlich eher aus der Friends-Serie entstanden. Aha. Der Doofe. Also war mal der. Ach, alles klar. Alle Frauen gekriegt hat, aber nicht im Hirn hatte. Aha. So wie viele Männer. Okay, anderes Thema. Oh, bevor das jetzt aushaltet, ihr. Also ihr könnt euch von dem süßen Elefantenbaby die Fotos angucken. Genau. Ne, im Beitrag 1374 war das. Und Axel hat auch noch ein paar schöne Fotos reingestellt im Beitrag 1359. Worüber? Na, er war auch im Tierpark Anfang Mai. Ich war auch im Tierpark. Du auch? Ja, aber es ist schon eine Weile her. Aber ich dachte, es haben so viele über den Tierpark berichtet, dass ich mir das spare. Ja. Siehst du mal. Hast du keine schönen Fotos gemacht? Doch. War alles schon fertig, der Ordnerblock mit Tierparkfotos ist schon, aber egal. Kommt irgendwann nochmal. Axel war schon. Genau. Ja, und wenn man nicht in den Tierpark geht, wo kann man dann noch hin in Berlin? Tja, in Pocketpark. Im Pocketpark? Ja, ich glaube, du hast darüber berichtet, dass du deine Mittagspause mit Rentnern im Pocketpark verbringst. Genau, und das bin ich ja gewöhnt von meiner Mutter, mit Rentnern zu tun zu haben. Nein, und also jetzt nicht wegen meiner Mutter, sondern weil die mit Rentnern zu tun hat. So alt ist meine Mutter auch noch nicht. So, wenn ihr jetzt sehen würdet, wie Maite gerade aussieht, die muss gerade nach Luft schnappen. Ja. Ja. Genau, der Pocketpark in Berlin-Pankow in der Florastraße. Ein Kunstwerk und eine Originalnachbildung einer Wohnung, wie sie dort mal war. Und ja, sehr gut geeignet, um sich mal zu erholen. Ja, ich habe mir schon fast vorgenommen, mir den mal anzugucken. In der Hoffnung, keine Rentner zu treffen. Aber mich oder René? Ja, scheinbar auch nicht mehr so nicht mehr so lange. Da musst du dich beeilen, ja. Muss ich mich beeilen. Ja, aber das könnte man vielleicht nochmal machen. Ja, Foto davon seht ihr auch im Blog, im Beitrag 1377. Und wer Schach oder Mensch ärgerlich nicht spielen will, kann super da auch hingehen. Weißt du, wo der Name herkommt? Pocket Park? Nicht wirklich, aber ich habe gesehen, es gibt jetzt viele Pocket Parks in Berlin. Super. Wie hießen denn eigentlich diese kleinen Dinger, die man so zuklappen konnte? Hießen die nicht auch irgendwie Pocket-Puppen oder so? So eine ganz kleine Mini-Dinger? Weißt du nicht. Was für Dinger? So eine kleinen Figuren. Sagt mir jetzt nichts. War auch irgendwas mit Pocket. Ist egal. Ist lange her, glaube ich. Lange her. Mal gucken, ob ich im Kanal noch einen finde. Ja, musst du mal, dann berichtest du drüber, wenn du was unbedingt findest. Du wolltest ja deinen Keller eh mal ausmisten. Oh ja, hör bloß auf. Wenn du mal Zeit hast. Wenn ich mal Zeit habe. Und da sind wir eigentlich auch schon beim richtigen Thema, dass ich eigentlich nie Zeit habe. Warum eigentlich? Bin ja nur unterwegs. Aber ein Zuhause hast du. Ein Zuhause habe ich, ja. Zum aber Schlafen, aufräumen, Ratten füttern. Was kriegen Ratten eigentlich zu essen? Ratten kriegen das gleiche wie Mäuse, deswegen ist es ganz praktisch. Die kriegen Käse. Super Essen. Nein, Käse ist viel zu fettig. Ratten kriegen, was kriegen die? Kürbiskerne, Zeug hier, Weizen, keine Ahnung, was ist denn das hier so von irgendwelchen Pflanzenzeug? Getreidezeug. Danke, Getreidezeugs. Dann kriegen sie so ein Hundekuchenkügelchen. Aha. Ja. Und dann in dem Futter, was wir kaufen, sind auch irgendwelche getrockneten Garnelen drin. Also Mini-Garnelen. Garnelchen. Das essen ja sogar Menschen. Ja, aber nicht trocken. Also ich denke mal, wenn man Milch rüber machen würde, könnte man das auch als Müsli verkaufen. Also das ist die Geschäftsidee. Sie lieben es auf jeden Fall. Ah, das ist die Hauptsache. Genau. Wie alt sind die und wie alt werden die? Also Ratten werden so an die 3 Jahre alt und die beiden sind jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr. Und sind jetzt gerade vor 2 Wochen umgezogen in ein riesengroßes Haus. Ach so? Hast du ihr eine neue Wohnung? Haben beide eine neue Wohnung bekommen, genau. Und dürfen die auch mal raus? Ja. Allerdings. Laufen dann durch die Wohnung? Die dürfen durchs Arbeitszimmer laufen. Allerdings wird immer eine schöne Barriere aufgebaut vor den Schreibtischen, damit die nicht die Kabel an den Computern abfressen. Aha. Allerdings, wie es immer so ist, wenn man nichts darf, sitzen die Ratten natürlich immer auf der Barriere, um rüber zu springen. Neugierde. Na aber. Und das ist ganz schön nervig. Aber die sind süß. Echt? Ja. Ah. Na, ich stelle mal ein paar Fotos rein. Ich habe gestern ein richtig schönes Foto gemacht. Müsst ihr euch Rattenfotos angucken. Maites Rattenbeitrag, den wird es in Kürze geben. Richtig. Und da werden wir bestimmt nochmal im Blogcast drüber berichten. Na, aber. So muss es sein. Und sonst? Was machst du sonst in deinem Leben? Sonst so in meinem Leben. Geige spielen wir immer. Wisst ihr ja schon? Nochmal gesagt, Geige spielen. Geige. In dem einen Orchester die zweite und in dem anderen Orchester, in dem ich seit 15 Jahren spiele, die allererste Geige. Wie heißen die beiden Orchester? Das in Berlin, wo ich zweite Geige spiele, ist Orchester Berliner Musikfreunde. Und das in Strausberg, wo ich seit 15 Jahren spiele, ist Kammerorchester Strausberg. Gibt's auch Internetseiten für. Kann man einfach mal googeln. Können wir auch gerne mal im Blog verlinken. Können wir auch gerne im Blog verlinken, genau. Also beide Konzerte, Konzerte von beiden Orchestern lohnen sich eigentlich, kann man so sagen. Schon allein, weil du ja mitspielst. Richtig. Und für mich ist es super, Philharmonie spielen kann sich auch nicht jeder trauen und erlauben. Insofern. Also, René, ich spiele schon so, dass man sich's anhören kann. Ich glaube, ihr habt da öfter mal überlegt, was ich nur spiele. Ach, Geige ja. Oder... Beim nächsten Konzert sind wir bestimmt dabei. Ja, also davon gehe ich aus. Kann auch gerne Karten besorgen. Und wen ich nicht sehe im Konzertsaal, der wird aus dem Block geschmissen. Oh, dann müssen wir aufpassen. Das wollen wir natürlich nicht, ne? Genau. Ja. Tja, aber man kann ja noch was anderes machen außer Musik. Kann man noch machen. Ja, andere Hobbys. Andere Hobbys, genau. man kann seine Freizeit mit Laufen verbringen. Richtig. Verbringe so ich auch gerne. Richtig. Und du läufst auch manchmal. Ja, Treppen. Ja, gut. Stimmt, da muss ich dazu sagen, ich wohne ja in der 8. Etage. Maite weiß schon, was kommt, weil als ihr heute hier geklingelt habt, habe ich mich gewundert, warum der Fahrstuhl nicht runterfährt. Oder kam Maite ganz erschöpft die Treppe hoch? Ganz erschöpft. Aber da gibt's auch einen Hintergrund. Warum ja, so? Na, ich mag Fahrstühle nicht so. Und alleine fahren erst recht nicht. Und nee, der eigentliche Grund ist, damit ich fit bleibe. Hätte ich jetzt auch gesagt. Hast du doch gar nicht nötig, sowas zu sagen. Nein. Nein. Aber Axel, es ging um Axel. Richtig. Axel läuft nämlich auch nicht unbedingt Treppen, aber weit weg. Er hat zu viel Zeit wahrscheinlich. Ja, scheinbar. Na, oder auch nicht, weil er hat sich ja extra beeilt. Stimmt. Ja, er war nämlich beim 22. Frohnauer Straßenlauf dabei, über 10 Kilometer Entfernung. Und er hat den 111. Platz belegt. Tja, wenn das mal nicht eine Schnapszahl ist. Von 112, nee, von 250. Von 112, du bist gemein. Axel weiß schon, wie ich das meine. Ja, ja. Ja, aber wir hatten gerade überlegt, weil wir hatten ja auch einen Dopingbeitrag. Genau. Zum Thema Tour de France und Radsport. Und Axel hat ja seine Zielzeit, die er eigentlich laufen wollte, weit unterschritten. Richtig. Und ich meine, wir wollen ja keinen Verdächtigen, oder? Es gilt ja die Unschuldsvermutung. Genau. Aber wir würden Axel gern zur Dopingprobe schicken. Ja, am liebsten schon, ja. Es kommt uns nicht ganz koscher vor. Axel, also, hast du gedopt? Genau. Immerhin hat ja jemand behauptet, dass ohne Doping kein Leistungssport möglich ist. Ja, aber der ist jetzt nicht mehr Anwalt von Jan Ullrich. Tja, wer genaueres darüber lesen möchte, Internet. Richtig. Bildet. Ja, auf jeden Fall war das ein guter Testlauf für den Airport ran. Richtig. Am 30.06., da bist du doch auch, meinte, oder? Da bin ich bestimmt, weil ein Kollege von mir da auf jeden Fall laufen wird. Der wollte da letztes Jahr schon laufen, zum ersten Airport-Run, der dann leider ausgefallen ist. Weshalb jetzt ein zweiter Airport-Run eigentlich erst der erste Airport-Run ist. So gesehen schon. Ja, das hört sich doch gut an, dann fahren wir zusammen hin. Jupp, machen wir. 30.06., bin nicht da. Sind wir beim Airport-Run in Schönefeld. Genau. Bei Berlin. Ja, aber was schon vergangen ist, was auch mit Sport zu tun hat, das war der Dirk. Richtig, wie immer. Der war wieder mal im Olympiastadion. Aber sag mal, macht der Dirk eigentlich auch selber Sport oder hilft der aber nur? Also, er hat ja so ein Helfersyndrom, haben wir ja festgestellt. ich weiß nicht, ob es da was gegen gibt, aber selber Sport kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Er läuft sehr viel, er ist sehr viel unterwegs. Ein. Vielleicht aus dieser Richtung, ne? Ansonsten ist er halt so aktiv, wahrscheinlich braucht er das gar nicht. Da muss er bestimmt auch ganz schön fit sein, weil er hat hier ja Fans beauftragt, ne? Sondern er war Fanbeauftragter und hat die Fans beobachtet und genau. Geholfen, halt als Helfer, ne? Richtig. Und Dirk hat auch auf die Mailbox gesprochen. Ach ja? Ja. Und da ist nämlich was passiert, was er auch im Beitrag geschrieben hat. Da gab es nämlich ein bisschen Ärger mit der Security. Und weil er nicht gearbeitet hat, sondern telefoniert. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall musste er zweimal anrufen, weil sein erstes Gespräch wurde unterbrochen. Mhm. Und das hören wir uns jetzt einfach mal an. Ja, na los geht's. Liebe Blockhaus-Hörer, ich stehe hier mitten im Nürnberger Fanblock und es findet gerade ein Freistoß statt. Mal schauen. Tja, der Dirk muss dann wohl beim nächsten Blogger-Treffen eine Runde für die Frauen ausgeben. Immerhin hat er ja behauptet, dass der Himmel geweint hat beim Frauenfinale. Das war wahrscheinlich so. Ja, das ist ja vielleicht auch richtig, aber nicht mit der Begründung, weil er auf die Männer gewartet hat. Aber es heißt doch immer, es gibt nur einen Fußballgott und keine Fußballgöttin. Tja, aber Frauen sind wenigstens Weltmeister geworden, war das nicht so? Ah. Jetzt kommt die Story wieder. Ja, die wird so lange kommen, bis es die Männer geschafft haben. Ja, das kann ja noch ein paar Jahre dauern. Genau, haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Nächstes Mal Südamerika, Südafrika? Südafrika. Ist auch fast da, wo Südamerika ist, nur ein bisschen weiter. Ja. Ja, ja, 2010 halt, ne? Und wer hat eigentlich den Pokal gewonnen? Wie dies Jahr? Na, Italien. Ich meine den DFB-Pokal. So, keine Ahnung. Warte mal, Stuttgart. Ich hab's mir aufgeschrieben. Nürnberg. 3-0. 3-0 gegen Stuttgart. Und bei den Frauen? Gut, Physik. Hab mir nicht durchgelesen. Okay, also interessiert sich doch nicht für Frauenfußball? Frankfurt war's. Ach, Frankfurt. Ach, Frankfurt. Richtig. Ich interessiere mich gar nicht für Fußball. Ach so. Du hast es also auch nicht im Fernsehen gesehen? Nee, ich hab kein Fernsehen. Ach, stimmt. Ich bin so viel unterwegs, ich Kann gar nicht Fernsehen. Ja, du wohnst in Berlin, da ist immer was los abends. Richtig. Aber ich werde sehen, ich habe ja seit 7 Monaten einen kleinen Neffen. Der wird in 4 Jahren bestimmt auch Fußball spielen. Also fragst du mit dem immer zum Training? Genau, fragt mich in 4 Jahren nochmal. Okay, das schreibe ich mir auf, das holen wir dann nach. Super. Auf jeden Fall hat Dirk dort nette Leute kennengelernt. Sogar ein Foto mit einer Helferin noch. Mhm. Rebecca, oder? Rebecca hieß sie, genau. Ah, siehst du, ohne nachschauen. Ja, du bist ein Fuchs, meinte. Na, aber. Ja, und hat natürlich wie immer auch, wie wir es schon kennen, ein komplettes Outfit spendiert gekriegt vom Sponsor. Deswegen macht er das. Ja, also muss ich sagen, wenn du jetzt zu ihm nach Hause kommst, siehst du nur Markenklamotten. Aber es ist auch gut so. Hat er natürlich auch seinen verdienten Lohn, ne? Weil es ist ja auch eine Verantwortung. Jetzt gucken wir mal, bei wie viel Zeit wir sind. Ah, wir sind super in der Zeit da. Können wir natürlich noch das Frage- und Antwortspiel machen. Tja, machen wir das. Das kriegen wir hin. Ich würde sagen, du ziehst dir mal die Augenbinde rüber. Die Musik läuft schon und ja, dann gucken wir doch einfach mal. Ja, das kriegen wir hin. Ja, achso, ich kann weggucken. Du hast schon weggehört, das ist ja super. Bei René klappt das immer nicht so gut. Der guckt nicht weg? Der schummelt? Der schummelt immer, das wisst ihr nur nicht. Boah, ich hab's mir fast gedacht. Ja. Also sind sowieso viele Beiträge von ihm und so. Ja, da ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass es einer von denen ist. Sag einfach mal eine Zufallszahl, Maite. 222. Das ist ja eine Schnapszahl. Gibt's da überhaupt was? Da gibt's sogar was. Na. Ja, von der Zahl her weißt du ja schon, dass es ein älterer Beitrag sein muss. Wie viele Beiträge gibt's eigentlich? Also wir sind jetzt bei knapp 1400, oder? Okay, gut. Ja, knapp 1400 ist der höchste Beitrag im Moment. Mhm. Ja, das ist ein sehr kontroverses Thema. Oh Gott. Und ein sehr beliebtes Thema im Blog. Das war eine Zeit lang, oder ist jetzt garantiert auch noch, einer der Top-Beiträge. Ach, du meinst nicht Lisa, oder? Nein. Ach, gut. Nicht Lisa Plenske. Dann. Was schätzt denn, von wem der Beitrag ist? Na, von René? Richtig. So ein Zufall, ne? Ach, hier bin ich bloß darauf gekommen. Ja, und da geht's um ein Unternehmen, so viel kann ich dir schon verraten. Ach, dann hier irgendwie Telefon. Ja, ist die richtige Richtung. Ach, das kann ich mir aber nicht durchlesen. Oh, wenn das jetzt René hört. Nein, das hat nichts mit René zu tun. Tja, weiß ich nicht. Sag mal was. Da geht es um einen Geldbetrag, der auf Telefonrechnung abgebucht wurde, einfach. Oh, war das Kalando? Ja. Ah, super. Sehr gut. Ja, doch, durchnehmen. Der Name ist ja im Gedächtnis geblieben. Ja. Siehst du, das ist doch super. Mhm. Das war also die Kalando Telekom GmbH. Die kriegt heute noch Kommentare, kann das sein? Na, jetzt zuletzt war es nicht mehr so, aber es war schon recht häufig, ne? 12. April, das ist doch fast heute. Jo. Naja, gut. Also es ist schon gestern. Ein bisschen her, das stimmt. Aber mittlerweile denke ich mal, ich glaube, die Firma heißt jetzt auch anders. Hätte ich auch gemacht als Firma. Ah, wenn du nach Kalando recherchierst, landest du doch bloß noch bei blog.juba.de. Ja, das, aber das ist ja gut für uns. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall haben viele Leute Ärger gehabt, weil sie wohl über den Smart-Server ins Internet gegangen sind. Und ich wusste gar nicht, dass Smart einen Server hat. Schon gut. Mittlerweile. Sag nicht, was ich gelernt habe. In der Ausbildung. Nein, um Maite zu schützen, sage ich das jetzt nicht. Gut. Sonst sage ich, wie lange du gebraucht hast, um die Headsets anzustöpseln. Es ging doch ruckzuck, oder? Ja, ja. Technische Probleme gibt es immer. Ja, aber nicht bei uns. Nicht bei uns. Also, bei dir nicht. Nein. Bei denen jetzt so schnell konnte ich gar nicht gucken. Ja, war es gar nicht drauf vorbereitet, dass so schnell die Sendung ist. Richtig. Siehst du? Ja, also Beitrag 222 könnt ihr euch gerne nochmal durchlesen. Genau. Zum Thema Kalando. Ja. Ein kleines schaffen wir noch, oder? Jo. Dann mache ich, ja. Dann suchst du hier oben einfach eine Zahl aus. Sag mal. Guck ich mal weg. Nimm mal die 974. 974. Genau. Aha. Blöd, dass meine Wohnung so viele Spiegel hat. Warum hast du so viele Spiegel? Für die Blockcast-Frage- und Antwortspiele. Tja, den Beitrag. Gibt's da was? Ja, es gibt was. Ja, also rat mal von wem? Gib mal eine Richtung vor. Also es ist ein männlicher Blogger. Es ist ein Beitrag aus dem November. Aha. 2006. Geht's um Sport? Es geht mal nicht um Sport. Mhm. Geht's um was Privates? Es geht um was Privates, ja. Dann ist vielleicht René. Na aber. Immer doch. Ey, man kommt nicht los von René, ne? Der ist immer da, obwohl er gar nicht da ist. Ja, ich glaube, ich wurde noch nie gewählt beim Antwort- und Fragenspiel. Du schreibst zu wenig. Ich schreibe zu wenig. Ich helfe dir gleich, ich bin zu viel unterwegs. Mhm. So, ja, worüber hat er denn berichtet im November? Er hat was über Scaloppa berichtet. Scaloppa? Scaloppa? Und der hat die Reste seiner Schwester gegessen. So. Die Reste seiner Schwester? Na, von ihrem Teller. Ja, da muss es ja irgendwie ein Familientreffen gewesen sein. Na, so ungefähr, ja. Kann man so sagen. Im November. Genau, im November. Normalerweise macht man sowas 2. Mai im... 2. Mai, im 2. Sonntag im Mai. Im 2. Sonntag im Mai? Das kann ja nur Muttertag sein. Richtig. Und warum November? Man ist ja nicht spießig, wa? Marke seine Mutter jeden Sonntag. Richtig. Und am 20. November auch. Ja. Und? Kannst du dich an den Beitrag erinnern? Nicht wirklich. Nee, ich auch nicht. Okay, ich habe mir gerade schnell durchgelesen. Er hat zum Glück bloß 2 Abschnitte. Ein kurzer Beitrag. Genau. Ah, jetzt kann ich ja wieder gucken. Richtig. Muttertag im November heißt der Beitrag. Und es geht darum, dass René mit seiner Mutter zusammen und seiner Schwester Muttertag gefeiert hat. Ach, jetzt erinnere ich mich. Und die waren nämlich essen im Kulinarium in der Helle Mitte. Und haben dort eben Scaloppa in Weißweinsoße mit Kroketten bestellt. Stefan wird es nicht kennen, weil, wie ich erfahren habe, mehr als Schnitzel bestellst du nicht außerhalb. Ja, da weiß man, was man hat bei Schnitzel. Ja, aber man kann auch was Neues probieren. Kann man auch. Auf dem Karneval der Kulturen war ich am Wochenende und da haben wir afrikanisch gegessen. Mhm. Was gibt es afrikanisch? Was weiß nicht, was es war. Aber es war lecker. Aus hat geschmeckt. Ja, ja. Es war irgendwie Kochbanane, kann ich mich erinnern. Der Rest. Kochbanane? Ja. Gekochte Banane. Gekochte Bananen, genau. Mhm. Ja. Na gut, also das war Beitrag 974, Muttertag im November. Genau. Siehste. Sehr schön. Das war also das Frage- und Antwortspiel für diese Woche. Genau. Und ja, jetzt kommt auch eine sehr beliebte Rubrik, nämlich die Geburtstagskinder. Happy! Happy Birthday to you! Are you happy? Happy! Von meiner Seite kann ich 2 Leuten gratulieren. Und zwar der Bonnie aus Leipzig und dem Marco. Ja, herzlichen Glückwunsch, Bonnie und Marco. Genau. Unbekannterweise. Ja, und du hattest auch noch jemanden. Tja, nicht wirklich zum Geburtstag, der Geburtstag schon ein wenig her. Der war am 29. April. Aber eine super, super liebe Freundin von mir in Australien wird sich jetzt für 8 Wochen auf ein Boot begeben. Mhm. Und dort Touristen die Wale von unten zeigen. Oder von der Seite. Und dafür wünsche ich ihr alles, alles Liebe. Und sie soll halt wieder auftauchen. Natürlich. Sie ist ja im Boot. Nein, sie hängt am Boot. Am Boot? Ja, sie ist Tauchlehrerin, hängt da den ganzen Tag am Boot mit ihrer Kamera und macht für ihren Doktor, den sie dort macht, Fotos und Videos, um dann irgendwelche Wale auszuwerten. Das, vielleicht kann sie uns ja mal ein Foto zur Verfügung geben. Ja, kann sie bestimmt. Also es gibt eine Seite da, weiß ich jetzt nicht genau, wie die heißt. Die kommen wir raus. Andersie, ja, irgendwas mit Andersie. Das Boot heißt Andersie. Nee, das Boot heißt so. Und genau, da kann man ganz viele Fotos sehen von Unterwasser und vom letzten Jahr. Lohnt sich auf jeden Fall immer wieder hinzugucken. Augen. Die möchte ich grüßen, unbedingt, ganz doll lieb. Ja, dann grüße ich sie auch mal mit. Ja, mach das. Ihr telefoniert ja regelmäßig über das Internet? Ja, wir versuchen es. Aber wir haben ja vorhin schon festgestellt, wie spät es jetzt gerade in Australien ist. Ja, wie spät ist es eigentlich? Naja, 8 Stunden drauf. Die schläft noch. Die schläft noch, um 29.30 Uhr. Ja, um 29.30 Uhr hatte Maite gesagt. Genau. Ja, sie hat es noch nicht so mit der Uhrzeit. Aber ja, ich rechne lieber und dann lieber abziehen. Und ach, egal. Genau, die schläft jedenfalls noch. Das ist gut. Sollte sie. Ja, hast du noch jemanden, den du grüßen möchtest? Steffi aus Mannheim. Steffi aus Mannheim. Warum das? Weil Steffi ganz lieb ist. Das ist schön, das freut mich. Die hatte leider auch schon vor 2 Monaten Geburtstag, aber jetzt hat im Moment keiner und deswegen grüße ich einfach mal die beiden Freundinnen, die mir am wichtigsten sind. Flaute Monat. Richtig. Ja, im Mai waren mehr Geburtstagskinder. Ja, und Ilke hatte im Februar noch eine Freundin von mir. Ganz viele Freundinnen. Alle weit weg. Du kennst auch eine Ilka. Ich kenn auch eine Ilka. Ich kenn auch eine Ilka. Cindy aus Marzahn heißt auch Ilka. Cindy aus Marzahn wollte ich mal sehen. Ja? Hm? Ja, die kannst du ja nicht mehr sehen. Ja, das habe ich auf den Plakaten schon gesehen. Ich wollte sie ja gerne mal live sehen. Die ja. Soll sehr gut sein. Aha. Tja, wie kann man sich eigentlich bei euch melden, wenn man sich bei euch melden will? Das bei uns? Ich dich gerade fragen. Mich fragen? Ja. Ich habe zuerst gefragt. Ja, ich weiß es ja. Man kann hier anrufen. Ja, dann erzähl doch mal. Also hier steht. Hast du doch mittlerweile auswendig gelernt. Habe ich auswendig gelernt. Man kann kostenlos anrufen unter 030 202 36803 und kann erzählen, was man gerade so Wichtiges zu sagen hat, sollte sich aber vor der Security in Acht nehmen. Genau. Ansonsten immer übers Kontaktformular zu beachten, natürlich die neuen Richtlinien. Keine Werbung, keine Beschimpfung. Wir wollen ja Spaß im Blog. Genau. Oder, ach, das war für Kommentare, nicht für Kontakt. Egal. Kommentare kann man auch schreiben. Und ansonsten per E-Mail blog@juba.de. Richtig, so wie du es immer machst. Genau, oder herkommen. Ja, das ist noch einfach. Aber die Adresse verraten wir jetzt nicht. Genau. Sonst kann ich mich ja nicht mehr retten vor Besuch. Richtig. Ja, da sind wir ja eigentlich schon am Ende. Schade eigentlich. Tja, ging schneller als gedacht. Ja. Und wenn also ihr jetzt noch die Hälfte rausschneidet, haben wir ja nur 15 Minuten. Genau. So ein Mist. Vielleicht kriegen wir noch ein paar Outtakes zusammen. Oh wei, oh wei. Na, lieber nicht. Ja, da wird Maite in Röte ausbrechen. Ja. Aber mal gucken, ob wir was finden. Einfach dranbleiben. Vielleicht hören wir was davon. Ansonsten möchte ich mich recht herzlich bei dir bedanken, Maite. Ist toll, dass du eingesprungen bist für René. Ja, gerne doch. Hast du super gemacht. Und ja, ihr könnt ja, wenn ihr eure Meinung zu Maite sagen wollt, wie ihr Auftritt war, Kontaktmöglichkeiten habt ihr ja jetzt. Natürlich nur Positives, denke ich mal. Richtig, richtig. Na? Und ja, könntest du dir vorstellen, dass wir das mal öfter machen? Ja, klar, auf jeden Fall. Also wenn Resonanz im Blog kommt und man sagt so, ja, kann man sich anhören, dann gerne wieder. Und du wusstest ja vorher schon, dass es eine lustige Sendung wird. Ja, ich kenne dich halt, Maite. Ich kenne dich lang genug und da war ich mir sicher, dass es auf keinen Fall langweilig wird. Ich habe es hier schwarz auf weiß, dass gerade eine lustige Sendung zu Ende gegangen ist. Genau, jetzt weißt du, wie hier belogen und betrogen wird im Blogcast. Ja, die nächste Sendung in 2 Wochen ist natürlich wieder mit René und ja, ich hoffe, ihr freut euch drauf. Und ihr fandet die Sendung auch super, so wie Maite und ich. Genau. Ja, dann würde ich sagen, komm gut nach Hause, Maite. Ja, ich lasse mich jetzt abholen. Frau von heute lässt sich abholen. Genau. Und ja, dann wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bis zur nächsten Sendung. Genau, bis dann. Tschüss. Tschüss. Aber ich sollte mein Headset vielleicht auch aufsetzen. Nee, da muss dann L und R dran stehen. Denke mal, jetzt müsste es eigentlich gehen. Jetzt sitzt es gut. Na, jetzt kann ich bloß einen Schmetterling. Dann wird dein Mikro nass. Genau. Kriegen wir hier einen Stromschlag. Ich war vor kurzem im Kookaburra Club. So ein indischer Comedy Club. Wo ist der denn? Der ist Alte Schönhauser. Aha. U-Bahnhof Rosenthaler Platz ist das, glaube ich. Und da gab es eine Gruppe, die nennen sich Eure Mütter. Und die haben ein Lied über einen Typen geschrieben, der bei der GEMA arbeitet. Es lohnt sich. Und das Lied ist vor allen Dingen so lang, dass man das wohl 3-mal eintippen muss oder so. Also es ist ein sehr schönes Lied. Gibt es bestimmt bei Eure Mütter auf der Seite. Gut. The best and the brightest, served up daily by the sharpest minds in content delivery, Podshow and Limelight.